haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Sinn des Lebens. Mein neuer Klient rief mich am frühen Morgen an. Sein Redeschwall war beachtlich und ich verstand wenig bis gar nichts. Offenbar ging es um Fußball, seine Frau und seine Verzweiflung. In meinem Büro sah es besser weitaus vernünftiger aus. Meine Frau hat es nie gemocht, wenn ich mich treffe mit Freunden, um kalt so zu schauen. Dann wir schauen nicht nur, wir sind fröhlich, wir trinken. Und wenn ich komme nach Hause, ich bin betrunken. Sie hat das nie gemocht. Ja, das ist kein Grund, um einen Privatdetektiv anzuheuern. Mal habe ich ihr gesagt, dass ich mir Weltmeisterschaft mit meinen Freunden ansehen werde. Italia ist nicht dabei, aber Calcio ist Calcio. Weißt du was? Meine Frau hatte gesagt, wunderbar. Wunderbar, hat sie gesagt. Hat sie noch nie gesagt. Sie möchten mich engagieren, weil Ihre Frau wunderbar gesagt hat. Ja, aber warum sagt sie das? Bin ich weg, viele Stunden, hat sie ihre Ruhe, kann sich treffen mit jemandem, verstehe. Sie glauben, dass Ihre Frau einen Freund hat? Nein, sie freut sich, wenn ich weg bin und mich betrinke. Das ist neu, muss es geben einen Grund. Sie möchten, dass ich Ihre Frau beschatte? Muss ich wissen, was ist los, eh? Bin ich Ihr Marito? Sie sollten mit Ihrer Frau sprechen. No, das geht nicht. Wenn ich sie verdächtige, dann sie wird furiose und rabiat. Wie lange sind Sie schon verheiratet? 22 anni, ja? 22 Jahre, aber was spielt für eine Rolle? Wie oft haben Sie Ihre Frau betrogen? Was, ich? Ja. Nein, nie. Habe ich nur zwei Leidenschaften, diese Calcio und meine Frau. Ihre Frau hat vielleicht auch nur zwei Leidenschaften, Sie und einen anderen. Ich werde ihn... Manchmal ist es besser, nichts zu wissen. Aber das geht nicht, da muss ich wissen. Ja, wer ist er? Was macht er? Ist er reich? Ist er jung? Ist er schön? Sie befürchten, dass Ihre Frau mit einem jüngeren Mann durchbrennt. Ich will wissen, wer er ist. Bezahle ich gut. Meine Freunde und ich, wir treffen uns für die Abendspiele. Übermorgen, es ist wieder soweit. Beobachte meine Frau, muss ich wissen, ne? Es war die Art von Aufträgen, die ich nicht gerne annahm, weil am Ende meist zwei Leben auf den Kopf gestellt wurden. Da ich aber seit über einer Woche ohne Auftrag dastand, sagte ich zu. Ich legte mich auf die Lauer und tatsächlich verließ Frau Spessa kurz nach 8 ihre Wohnung. Ich folgte ihr und landete in einem seltsamen Gebäude bei einer noch seltsameren Frau. Guten Abend. Sind Sie auf Empfehlung hier? Was gibt es denn heute zu essen? Humor ist an sich positiv. Allerdings wird das eigentliche Problem mit Humor nur weggelacht. Wenn Sie es sagen. Es ist ganz normal, dass man in Ihrem Alter am Sinn zweifelt. Tatsächlich, ja. Vorhin sah ich eine Frau um die 40. Zweifelt sie ebenfalls? Wir alle tun es. Es ist ganz normal, dass einem das Leben manchmal sinnlos vorkommt. Vor allem am Abend in solch tristen Räumen. Das ist ein Vereinslokal. Ich habe es nur für diesen Abend gemietet. Aha. Normalerweise treffen wir uns im Saal eines Restaurants, aber der ist heute belegt. Sie sagen wir. Wo sind alle die anderen? Sie widmen sich intensiv den Studien. Was für Studien? Sind Sie tatsächlich nur dieser Frau gefolgt? Dann ist es besser, wenn Sie jetzt gehen. Nein. Ich bin sehr interessiert. Das, was ich anbiete, ist nicht kompliziert, aber wirkungsvoll. Sie geben den Menschen den Sinn des Lebens zurück. Nein. Ich zeige Ihnen, dass es keine Rolle spielt, ob etwas Sinn macht oder nicht. Und wie geht das? Wenn der Sinn des Lebens abhanden gekommen ist, dann muss man total sinnlose Dinge tun. Das befreit. Und was schlagen Sie vor? Ich habe unzählige sinnlose Tätigkeiten gesammelt. Jeder kann sich daraus etwas aussuchen. Ja. Je nachdem, wie viel Zeit Sie investieren möchten. Beliebt sind zum Beispiel exotische Sprachen. Ich dachte immer, eine Sprache zu lernen sei eine sinnvolle Sache. Nicht, wenn die Sprache nur von einer kleinen Minderheit irgendwo in Afrika gesprochen wird. Es gibt aber auch noch viele andere sinnlose Tätigkeiten. Zum Beispiel Faxgeräte reparieren. Oder DVDs auf alte VHS-Kassetten kopieren. Ich habe über 200 sinnlose Tätigkeiten zusammengestellt. Kann ich mir die Liste anschauen? Eine Mitgliedschaft kostet 399 Franken. Sie scheinen hier die Einzige zu sein, die keine sinnlose Tätigkeit ausübt. Ich helfe den Menschen. Wer etwas völlig Sinnloses macht, erkennt irgendwann, dass es egal ist, was man macht und wie man lebt. Es geht einzig und allein darum, etwas zu tun. Ich wartete 2 Stunden vor dem Vereinslokal. Frau Spesser verließ den Ort alleine, stieg in ein Taxi und fuhr nach Hause. Ich genehmigte mir ein Stück Fleisch in einem Restaurant, das auch spätabends warme Küche anbot, und fuhr danach in mein Büro. Meine freudige Erwartung, den Abend mit 1 oder 2 Whiskys ausklingen zu lassen, wurde durch einen Anruf von Herrn Spesser getrübt. Er bestand darauf, dass ich zu ihm kam. Sie hatte mir alles gestanden. Ich verstehe nicht. Sie sagte, sie habe gesucht nach dem Sinn von die Leben. Aber man hat sie doch Sinn von die Leben. Und Marito, due Bambini. Gut, Bambini sind schon erwachsen. Aber das ist doch Sinn von die Leben, la Familia, oder? Wenn es so einfach wäre, dann müssten 90% aller Menschen wunschlos glücklich sein. Aber was will sie? Wir können machen eine Kreuzfahrt. Wir können gehen einige Tage in, come si dice, die Wellnesshotel. Massage, gutes Essen. Okay, wir haben immer gutes Essen. Meine Frau kochte wunderbar. Wo ist Ihre Frau jetzt? Sie schläft. Hat sie etwas geschluckt? Schlaftabletten. Wegen dem Schock. Was für ein Schock? Haben Sie nichts gehört davon? Ein Mann wurde getötet und war auch in diesem Kurs. Ihre Frau hat den Mann gekannt? Nicht richtig, aber war er immer da. Er hatte gelernt eine Sprache von einem Volk in Südamerika, das es gibt seit 80 Jahren nicht mehr. Weshalb man macht so etwas? Ja, weshalb schaut man sich Fußballspiele an? Das ist etwas ganz anderes. Wer hat denn gewonnen? Nur so, ist auch nicht wichtig. Italia ist nicht dabei. Ist mir egal, wer gewinnt. Aber ich will sehen, schöne Fußball. Fußball gehört ebenfalls zu den sinnlosen Dingen, an denen sich Menschen erfreuen. Fußball ist nicht das Sinnlose. Ja. Fußball ist Kultur, Fußball ist Business, Geschäfte. Und manchmal ist Fußball auch Kunst. Wie regeln wir das mit meinem Honorar? Gebe ich Ihnen 200 Franken. Wir haben 1.000 ausgemacht. Sie haben nichts gefunden heraus, weil es nichts zu finden gibt heraus. Meine Frau hatte keine Liebhaber. So etwas steht nicht im Kleingedruckten. Ich habe für Sie gearbeitet und ich möchte dafür bezahlt werden. Gut, 400. Spätestens in 1 Stunde sind wir da, wo ich von Anfang an hin wollte. 500, bitte. Möchte mit meiner Frau in eine schöne Spa an die Woche nennen. 800. Wir finden uns bei 600. Nein. Warum? Gut, ich habe eine Idee. Ich höre. Ich bezahle 800. Hm. Aber müssen Sie an die Dienstag noch einmal beobachten, meine Frau? Weshalb sollte ich das tun? Will ich nicht, dass Sie noch einmal zu diesen seltsamen Leuten geht. Daran kann ich Sie nicht hindern. Sie gehen mit ihr essen. Ja, warum nicht? Ihre Frau sieht bezaubernd aus. Mama, non toccare, Sie fassen sie nicht an, Vielleicht findet sie bei mir den Sinn des Lebens. Schluss, finito. Ich bezahle 1.000 Franken und Sie werden meine Frau nicht wiedersehen, capito? Ich bin einverstanden. Sie sind einverstanden mit 800? 1.000. Ja, das ist mir so rausgerutscht. Dann sorgen Sie dafür, dass Ihnen das Geld auch aus dem Portemonnaie rutscht. Werde ich schreiben eine ganz, ganz schlechte Bewertung. Das ist mir egal. Die Leute kennen mich vom Radio. Dort habe ich erstklassige Bewertungen. Madonna, weshalb ich habe meiner Frau nicht getraut. Hatte sie nur gehabt eine kleine Lebenskrise. Mi sento male, fühle ich mich schrecklich. Es dauerte eine weitere halbe Stunde, bis er endlich mit dem Geld herausrückte. Da bei mir noch 3 Rechnungen offen waren und das Honorar von Herrn Spesser nur eine davon abdeckte, überlegte ich mir, ob der Mord bei den Sinnsuchenden für mich zu einer zusätzlichen Einnahmequelle werden könnte. Es war nicht allzu schwierig herauszufinden, wer am Abend zuvor das Vereinslokal gemietet hatte, zumal in den Medien bereits breitgetreten wurde, dass der Ermordete an okkulten Sitzungen teilnahm, was natürlich kompletter Unsinn war. Ich fand Frau Marti in einem anonymen Wohnblock und fragte mich, ob dies der Sinn des Lebens sein konnte. Sie sind tatsächlich Privatdetektiv? Trauen Sie mir das nicht zu. Ich dachte, Sie sind einer dieser Rastlosen, die nicht wissen, wonach Sie suchen. In der Regel sind es meine Klienten, die mir einen Hinweis geben, wonach ich suchen soll. Sie wollen für mich arbeiten? Es ist in Ihrem Interesse, dass dieser Fall möglichst schnell aufgeklärt wird. Allerdings. Haben Sie die Leiche gefunden? Ja. Als ich alles zusammenpackte und einen Rundgang machte, um sicherzugehen, dass alle Lichter gelöscht sind, da fand ich ihn. Wie ist er getötet worden? Messerstiche. Die Räume waren nicht gesichert. Es konnte jederzeit jemand reinkommen. Ja, aber da ist etwas, was ich der Polizei verschwiegen habe. 1000 im Tag plus Spesen. Was? Mein Honorar. Das ist kein Problem. Das habe ich vermutet. Na, so viel verdiene ich nun auch wieder nicht. Was haben Sie der Polizei verschwiegen? Diesen Zettel. Aha. Der Sinn des Lebens. Er lag auf dem Toten. Sie glauben, dass es jemand aus Ihrer Therapiegruppe war? Es gibt keine andere Erklärung, außer... Außer? Ralf Altendorf. Ich habe eine Weile mit ihm zusammengearbeitet. Sein Spezialgebiet sind Träume. Er analysiert Träume? Nein. Er behauptet, dass Träume nur dann sinnvoll sind, wenn sie unerfüllt bleiben. Dann ist es ein Albtraum, im Lotto zu gewinnen. Wenn ein Traum Wirklichkeit wird, dann stirbt er. Eine interessante These. Sie können das nachlesen. Bei Menschen, deren Traum in Erfüllung ging. Zum Beispiel Sportler. Sie erreichen das Höchste, eine Goldmedaille an Olympischen Spielen. Und was folgt? Eine Depression, eine Leere. Weil man keinen Traum mehr hat. Haben Sie sich mit ihm verkracht? Mit wem? Ihrem ehemaligen Geschäftspartner. Ralf Altendorf? Ja. Nein. Er konnte einfach nicht nachvollziehen, dass mein Ansatz der bessere ist. Die Menschen sollen sinnlose Dinge tun, um den Sinn des Lebens zu verstehen. Es gibt nur einen Sinn des Lebens, zu überleben. Ah. In der Wildnis ist jedes Lebewesen Tag und Nacht darauf fixiert, das eigene Überleben und das Überleben der Nachkommen zu sichern. Alles andere ist unwichtig. Wenn man für alles eine Versicherung hat, fällt das weg. Man verliert den Sinn des Lebens. Und landet bei Ihnen. Die Menschen müssen sich damit abfinden, dass ein gesichertes Leben absolut sinnlos ist. Es spielt keine Rolle, was man damit macht. Manche suchen den Kick, indem sie ihr Leben riskieren. Das ist nur eine Ersatzhandlung für den verlorenen Überlebenskampf. Mhm. Wir suchen das Abenteuer, weil wir sonst vor Langeweile sterben. Weshalb glauben Sie, dass Ihr ehemaliger Geschäftspartner etwas mit dem Mord zu tun hat? Er hat mir gedroht. War er mehr als nur ein Geschäftspartner? Eine Weile. Bis Sie genug von ihm hatten? Kann man so sagen. Er ist wütend auf Sie? Kann man so sagen. Wütend genug, um einen Menschen zu töten? Finden Sie es heraus. Wir sind im Geschäft. Für das nächste Treffen haben bereits 16 Leute abgesagt. Der Mitgliederbeitrag ist bald fällig. Derzeit habe ich 87 zahlende Kundinnen und Kunden. Das ist nicht schlecht, wenn die alle 399 Franken bezahlen. Weit komme ich damit nicht. Ich arbeite auch noch mit einem 25% Pensum als Schulpsychologin. Die Praxis von Ralf Altendorf befand sich in einem Gebäude mit einer überdurchschnittlichen Ärztedichte. Vermutlich wiesen sich diese gegenseitig Patienten zu. Und wenn nichts mehr half, ging es zum Psychologen. Ich bezeichne mich nicht als Psychologe. Ich bin ein Lebenscoach. Was auch immer das sein mag. Ich coache Menschen, die sich in einer schwierigen Lebensphase befinden. Erfolgreiche Menschen. Dann bin ich bei Ihnen genau richtig. Das bezweifle ich. Ihre Aura strahlt keinen Erfolg aus. Der Akku meiner Aura muss dringend ersetzt werden. Sie sind wegen etwas anderem hier. Geht es um einen meiner Klienten? Sie haben von dem Mord in der Stadt gehört. Ah, Sie arbeiten für Franziska Martin. Sie waren früher ein erfolgreiches Paar. Ehrlich gesagt sind wir beide erfolgreicher, seit wir getrennte Wege gehen. Sie glaubt, dass Sie ihr schaden möchten. Das ist Unsinn. Franziska schadet sich selbst. Sie benötigt meine Mithilfe nicht. Sie hat mit ihren Kursen Erfolg. Sie zieht die Verlierer an und ich die Gewinner. Das ist eine gute Aufgabenteilung. War es das? Sein Kopf machte eine kleine Bewegung hin zur Tür. Draußen kaufte ich mir ein Sandwich und machte es mir auf einer Parkbank gemütlich. Als ich eine Stunde später in meinem Büro erschien, wurde ich erwartet. Frau Spesser sah angespannt und müde aus. Ich habe meinem Mann nicht die ganze Wahrheit gesagt. Das soll in der besten Ehe vorkommen. Gianni Pellegrini. Das ist der Mann, der ermordet wurde. Sie kannten ihn näher. Er war der Grund, weshalb ich überhaupt in diese Kurse gehe. Sie haben ihn geliebt. Es war nichts Ernsthaftes. Aber schön. Weshalb erzählen Sie mir das? Hatte meinen Mann einen Verdacht? Ja, aber keinen konkreten. Er war gestern nicht mit seinen Kollegen zusammen. Sind Sie da ganz sicher? Ich habe einen von ihnen angerufen, Claudio. Ich bin mit seiner Frau befreundet. Er sagte, dass Mario nicht erschienen ist. Sie befürchten, dass er Ihren Liebhaber getötet hat? Ich weiß nicht, was ich denken soll. Können Sie herausfinden, ob er es getan hat? Ich kann es versuchen. Wenn er es war, will ich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Wenn er es nicht war, werde ich versuchen, unsere Ehe zu retten. Sie scheinen sich beide nicht über den Weg zu trauen. Das mit Gianni hat mir gut getan. Aber es ging nur 2 Wochen lang. Ich wollte nicht, dass daraus etwas Alltägliches wird, denn der Alltag tötet alle Träume. Das könnte ein guter Ansatz für eine neue Therapiegruppe sein. Was? Och, das war so ein Gedanke. Kennen Sie Ralf Altendorf? Nein. Wer ist das? Auch ein Therapeut. Ich werde keine Kurse mehr besuchen. Sie haben mir nicht viel gebracht. Gianni hat mir gut getan. Aber jetzt ist er tot. Sie senkte den Blick. Ich wartete einen Moment, ehe ich auf mein Honorar zu sprechen kam. Sie akzeptierte nickend, was ich erfreut zur Kenntnis nahm. Es kommt selten genug vor, dass unser eins von 2 Ehegatten nacheinander bezahlt wird. Mario Spesser arbeitete im Controlling eines Großunternehmens. Wir verabredeten uns zur Mittagszeit. Ich war erstaunt, dass er am Telefon keine Fragen stellte. Als er auf mich zukam, sah ich sofort, dass ihm nicht nach einem Mittagessen war. Er zeigte auf eine Parkbank, die im Schatten stand. Wir setzten uns. Meine Frau hatte mit dem Morde nichts zu tun. Weshalb sind Sie so angespannt? Hat sie mir gestanden, dass sie hatte eine Lebenskrise. Mehr, ich will nicht wissen. Das ist seltsam. Sie haben mich engagiert, um herauszufinden, ob Ihre Frau einen Liebhaber hat. No, will ich nicht wissen. Weshalb schauen Sie sich ständig um? Fühlen Sie sich verfolgt? No, aber... warte ich auf jemanden? Sie haben noch eine Verabredung. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Deutsch ist mir recht. Ich habe nicht mit meinen Freunden Fußball geschaut. Ja, das weiß ich. Und das weiß auch Ihre Frau. Was? Claudia weiß es. Sie sollten wieder einmal miteinander reden, so richtig. Ich kann ihr doch nicht... Arbeitet sie auch hier? Wie? Wer? Die Frau, mit der Sie zusammen waren. Ja. Ist sie verheiratet wie ich? Haben wir uns an die Dienstag bei Mittagessen getroffen? Oh, es war wie eine Fulmine, wie eine Blitz. Sie hatte mich getroffen, ich habe sie getroffen. Wir mussten uns an die Abend sehen. Wir gingen in ein Hotel. Während ich Ihre Frau beschattete, um herauszufinden, ob sie einen Liebhaber hat. Hat sie einen? Reden Sie mit ihr. Ich kann das nicht. Dann schweigen Sie zusammen. Das kann genauso funktionieren. Hat sie mir gesagt, dass es keine Wiederholung gibt? Deshalb schweift Ihr Blick so nervös herum. Sie hoffen, dass sie es sich anders überlegt. Ja, und nein. Eigentlich nein. Ich fragte ihn nicht nach dem Namen der Frau, denn es war ihm anzusehen, dass er die Wahrheit sagte. Es war höchste Zeit, dass ich mich um eine andere Klientin kümmerte. Frau Marti sah mich wütend an, als wir uns in ihrem Büro trafen. Haben Sie irgendetwas herausgefunden? Ich glaube nicht, dass Ralf Altendorf etwas mit dem Mord zu tun hat. Sie glauben? Was soll ich damit anfangen? Ich benötige mehr. Der ermordete Gianni Pellegrini hatte zumindest mit einer verheirateten Frau ein Verhältnis. Das ist immer ein gutes Motiv. Und wieso ist der Ehemann nicht verhaftet worden? Weil er es nicht war. Dann war es ein anderer Ehemann. Pellegrini sah gut aus. Er hat es garantiert auch bei anderen versucht. Gab es keine Gerüchte? So etwas interessiert mich nicht. Das sollten Sie aber. Meist haben die Menschen einen ganz profanen Grund, wenn sie seltsame Dinge tun. Mir geht es um mehr als nur um Hormone. Wer sich finden will, muss etwas Sinnloses tun. Was machen Sie? Was? Sinnloses, getreu Ihr Motto. Ich versuche, diesen Menschen zu helfen. Was natürlich sinnlos ist. Weil sie es nicht begreifen. Was soll das alles? Sie wollen damit nur darüber hinwegtäuschen, dass sie keinen weiteren Anhaltspunkt haben. Wenn es ein einfacher Fall ist, wird die Polizei ihn lösen. Und wenn es komplizierter ist, wird Meloni ihn lösen. Ich bin mittlerweile sehr skeptisch. Ich konnte ihr das nicht verübeln. Ich ging und als mein Handy unterwegs klingelte, vermutete ich, dass Frau Marti mir das Ende der Zusammenarbeit mitteilen wollte. Umso erstaunter war ich, als ich Ralf Altendorf am Ohr hatte. Ich fuhr in seine Praxis. Peter Kunstmann ist wahrscheinlich der Mörder. Das ist Ihnen ganz spontan eingefallen. Er war hier. Und er hat ein Geständnis abgelegt? Er kam ganz unvermittelt in meine Praxis, völlig überdreht, lachend, gefährlich. Wollte ihn an den Kragen? Zuerst dachte ich das, aber dann redete er nur wirres Zeug. Wie gut kennen Sie den Mann? Er war ein halbes Jahr mein Klient. Was genau hat er gesagt? Er sagte, dass er den Sinn des Lebens entdeckt hat. Endlich. Dass alles, was ich gesagt habe, Blödsinn ist und dass die einzig wahre Therapeutin Franziska ist. Er hat sich von Ihnen abgewandt und den Kurs Ihrer Ex besucht. Er hat sich in Sie verliebt. Auch das noch. Er wollte ihr etwas beweisen. Er hat Pellegrini getötet, um ihr etwas zu beweisen. Explizit hat er es nicht gestanden, aber ich denke, dass er es war. Was hat er denn nicht Explizites gesagt? Dass Franziska recht hat. Dass man etwas völlig Sinnloses tun muss. Und dass er genau das getan hat. Er hat einen sinnlosen Mord begangen. Das macht doch Sinn, oder? Wir sollten zur Polizei gehen. Meinetwegen. Sollten wir nicht zuerst Franziska informieren? Sie könnte in Gefahr sein. Er rief sie sogleich an und bat sie, die Tür abzuschließen und niemandem zu öffnen. Die Tür zum Polizeipräsidium öffnete sich von selbst. Die anwesende Polizistin schaute uns aus schläfrigen Augen an. Möchten Sie eine Anzeige machen? Wir wissen, wer der Mörder von Gianni Pellegrini ist. Sind Sie Wahrsager, Hellseher, Tapezierer oder Dachdecker? Wie bitte? Ein Wahrsager und eine Hellseherin haben uns versichert, dass der Mörder Tapezierer oder Dachdecker ist. Der Kunstmann ist Treuhänder. Das ist neu. Sind Sie vielleicht Kartenleser? Nein, ich benutze ein Navigationssystem. Aha, ein ganz schlauer. Und wer sind Sie? Ralf Altendorf. Und ich bin Philipp Meloni, der Schlaueste von allen. Das ist schlimmer als Tapezierer und Dachdecker zusammen. Sie sollten handeln. Der Mann ist gefährlich. Vielleicht ist er gerade dabei, einen weiteren sinnlosen Mord zu begehen. Genau. Er ist gefährlich und verrückt. Also gut. Name, Geburtsdatum, Heimatort und Schuhgröße. Es hat sich nichts geändert. Wenn Facebook, Google und Co. Daten wollen, dann kriegen sie die umsonst von allen. Weshalb macht man so ein Theater, wenn die Polizei Daten will? Können Sie nicht einfach eine Fahndung einleiten? Es dauerte eine Weile, aber dann ging die Fahndung raus. Gegen Mitternacht wurde Peter Kunstmann verhaftet. Er gestand den Mord und wollte mit Franziska Marti sprechen. Stattdessen landete er in einer Einzelzelle. So geht das! Haarsträubenden Fälle des Philipp Meloni. Sie hörten Der Sinn des Lebens.